Fleischer und Frau. Friedrich B., Inhaber einer Fleischerei und ist Amann in M. in Mecklenburg, bis ins dritte Kriegsjahr durch ein Magenleiden vor dem Militärdienst geschützt, fand im vierten Jahr, als er Gefahr lief, das ungeliebte Braun gegen das gefürchtete Feldkraut tauschen zu müssen, Gelegenheit, sich in der Heimatfront so verdient zu machen, dass er zivil bleiben durfte. Ein amerikanisches Bombenflugzeug war bei der Stadt abgestürzt, ein Trupp SA zur Unfallstätte kommandiert, fand neben dem verbrannten Flugzeug schwer verletzt den Piloten. Befohlen war, etwa noch lebende Besatzung, ob verwundet oder nicht, zu erschießen. Der Truppführer fragte nach Freiwilligen. B., entschlossen, sich dem Geschäft und der Familie zu erhalten, meldete sich und gab verwirrt durch das mehr erstaunte als erschrockene Gesicht des jungen Fliegers 3 Schüsse ab. Er starb gegen Ende des Hitlerkriegs beim Heranrücken der Roten Armee nachts im See vor der Stadt. Seine Frau, gegen Mitternacht aus unruhigem Schlaf erwachend, fand sein Bett leer. Sie stand auf, zog den Mantel über das Nachthemd, sah nach den Kindern, vergaß den Schlüssel nicht, schloss das Haus ab und lief, sie wusste, wo er zu suchen war, zum See, einem kleinen Gewässer, still, tief genug für Selbstmörder. Der Mann war schon im Wasser, er konnte nicht schwimmen. Sie zog den Mantel aus, das Wasser war eisig, wartete, bis der Mann unterging und wieder auftauchte und wieder unterging und wieder auftauchte. Dann schwamm sie auf ihn zu, legte einen Arm um den Erschöpften. Der wehrte sich nur schwach. Aber als ihm Wasser in den Mund schlug, umklammerte er die Frau. Sie schüttelte ihn ab und er ging wieder unter. Er hängte sich an sie, sie stieß ihm den Fuß ins Gesicht. Als er auftauchte, blutete er, griff wieder nach ihr, fasste ihr Haar und hielt fest. Da ihr keine Wahl blieb, umklammerte sie seinen Hals mit beiden Händen, bis er losließ. Sie schwamm ans Ufer, hockte sich ins Gras, das Gesicht auf den kalten, zitternden Knien. Sie zog den Mantel an, dachte an das jüngste Kind, das gestillt werden musste, fühlte nach dem Schlüssel in der Tasche, lief in Geschützdonner und Feuerschein durch die leere, dröhnende Stadt.